Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Immer schwieriger zu verstehen, was geschieht. Der Lichtkegel scheint sich um ein paar Schauspieler auf einer Bühne zu verengen. Doch ihre Gesichter sind noch voneinander abgewandt. Sehr bald bereit, ihren Text zu sprechen. Noch voneinander abgewandte Gesichter. Und schweigen. Als Christian eines Abends wieder einmal Struensee von seinen Albträumen um den schmerzhaften Tod des Sergeanten Mörl erzählte und sich in Einzelheiten verlor, hatte Struensee überraschend im Raum auf- und abzugehen begonnen und den König wütend aufgefordert, aufzuhören. Christian war bestürzt gewesen. Solange sein Erzieher da gewesen war, bevor er zur Strafe ausgewiesen wurde, hatte er hierüber sprechen können. Jetzt schien Struensee die Fassung zu verlieren. Christian hatte gefragt, warum. Struensee hatte nur geantwortet: »Majestät, Sie verstehen nicht und haben sich nie darum bemüht zu verstehen, obwohl wir uns so lange kennen. Aber ich bin kein mutiger Mensch. Ich habe Angst vor Schmerzen. Ich will nicht an Schmerzen denken. Ich bin leicht zu erschrecken. So ist es, wie Majestät hätten wissen können, wenn Majestät interessiert gewesen wären.« Christian hatte Struensee während dieses Ausbruchs verwundert angesehen und dann gesagt: »Ich habe auch Angst vor dem Tod.« »Ich habe keine Angst vor dem Tod«, hatte Struensee ungeduldig erwidert, »nur vor Schmerzen. Vor Schmerzen.« Aus dem Spätsommer 1770 gibt es eine Zeichnung von Christians Hand, die einen Negerknaben darstellt. Er zeichnete sonst sehr selten. Doch die Zeichnungen, die erhalten sind, verraten große Begabung. Die Zeichnung stellte Moranti, den Negerpagen, dar, der dem König gegeben wurde, um seine Melancholie zu verringern und damit er jemanden zum Spielen hatte. Keiner sollte sich so ausdrücken. Melancholie war das richtige Wort, nicht Spielkamerad. Aber Brandt, von dem die Idee stammte, drückt sich genau so aus: einen Spielkameraden für die Majestät. Eine Stimmung dumpfer Resignation hatte sich um den König verbreitet. Schwer war es, unter den Hofleuten Spielkameraden zu finden. Der König schien alle Energie des Tages auf die Stunde zu konzentrieren, in der er die Dokumente und Schreiben unterzeichnete, die Struensee ihm vorlegte. Aber nachdem sie sich für den Tag getrennt hatten, verfiel er in Apathie und versank in sein Gemurmel. Brandt war der Gesellschaft des Königs müde geworden und hatte einen Negerpagen als Spielzeug für ihn gekauft. Als er um die Erlaubnis bat, hatte Struensee nur resigniert den Kopf geschüttelt, aber eingewilligt. Struensees Stellung am Hof war jetzt so selbstverständlich, dass es auch für den Kauf von Negersklaven seiner Zustimmung bedurfte. Es sei ganz natürlich, dass er es müde geworden sei, hatte Brandt erklärt. Da Spielstunden mit der Majestät nicht zu seinen selbstverständlichen Aufgaben als Theaterleiter gezählt werden könnten. Tatsächlich war Brandt ausgelaugt und wütend. Das Beisammensein mit der Majestät war immer eintöniger geworden. Da Christian häufig ganze Tage in einem Sessel saß, mit den Händen wedelte, vor sich hin murmelte oder apathisch an die Wand starrte. Der König hatte außerdem die Gewohnheit, den Sessel nah an die Wand zu stellen und zur Wand hin, um die Umgebung nicht anschauen zu müssen. Was sollte Brandt tun? Konversieren war schwierig. Er könne sich ja nicht zwischen den Sessel und die Wand stellen, erklärte er Struensee. »Macht, was ihr wollt«, hatte Struensee gesagt. »Dies ist sowieso ein Tollhaus.« Der Negerpage war auf den Namen Moranti getauft worden. Moranti sollte in der Folgezeit eine gewisse Rolle spielen, auch in der diplomatischen Berichterstattung. Später, im selben Herbst, als die Situation sich zugespitzt hatte und die beunruhigenden Berichte über Struensees Macht auch das Ausland erreicht hatten, hatte der französische Gesandte um eine Audienz beim König ersucht. Doch als der Botschafter eintraf, hatte sich lediglich Struensee im Raum befunden und erklärt, dass König Christian der Siebte am heutigen Tag unpässlich sei. Dem Abgesandten der französischen Regierung aber seine Ehrerbietung und Sympathie habe bezeugen wollen. Dr. Struensee, hatte der französische Gesandte begonnen, war aber unmittelbar von Struensee korrigiert worden. Konferenzrat. Die Stimmung war aufgeladen und feindselig gewesen, aber höflich. Uns haben Gerüchte über die nahezu revolutionären Pläne des dänischen Monarchen erreicht. Interessant. Interessant. Wir sind ja in Paris mit diesem Gedankengut durchaus vertraut und betrachten es kritisch, wie Sie sicher wissen. Wir wollen mit allem Respekt uns versichern, dass nicht finstere, revolutionäre Kräfte irrtümlicherweise losgelassen werden. Bei Ihnen und in Europa. So dass nicht die Ansteckung der Aufklärung, ja, so möchte ich mich ausdrücken, Ansteckung um sich greift. Und da wir wissen, dass der junge Monarch auf Sie hört, möchten wir... Struensee hatte gegen die Etikette den französischen Gesandten nicht gebeten, sich zu setzen. Sie standen sich jetzt im Abstand von etwa 5 Ellen genau gegenüber. Hat man Angst in Paris? Hatte Struensee mit einem Tonfall leichter Ironie gefragt. Angst vor dem kleinen, unbedeutenden Dänemark? Ist es das, was Sie sagen wollen? Wir möchten vielleicht wissen, was vorgeht. Was hier vorgeht, ist eine dänische Angelegenheit. Die uns nichts angeht? Genau. Der Gesandte hatte Struensee eiskalt angestarrt und dann mit erregter Stimme, als habe er für einen Augenblick die Selbstbeherrschung verloren, geäußert, Aufklärer wie Sie, Dr. Struensee, sollten nicht unverschämt sein. Wir sind nur sachlich. Aber wenn die Königsmacht in Gefahr ist, sie ist nicht in Gefahr. Uns ist anderes zu Ohren gekommen. Dann hören Sie nicht darauf. Plötzlich war vom Schlosshof wildes Rufen heraufgedrungen. Struensee zuckte zusammen und trat ans Fenster. Er sah König Christian den Siebten, der mit seinem Pagen spielte. Christian war das Reitpferd. Und der kleine Negerjunge saß auf seinem Rücken und schwang wild juchzend seine Reitpeitsche, während die Majestät auf allen Vieren vorwärts krabbelte. Struensee wandte sich um, aber es war zu spät. Der französische Gesandte war ihm zum Fenster gefolgt und hatte gesehen. Struensee zog da mit versteinertem Gesicht die Vorhänge vor. Aber die Situation war eindeutig gewesen. »Herr Struensee«, hatte der französische Gesandte in einem Tonfall von Verachtung und Wut gesagt, »ich bin kein Idiot. Mein König ist es auch nicht. Und auch andere Regenten in Europa nicht. Ich sage dies mit der Klarheit, die Sie Ihren eigenen Worten zufolge so hoch schätzen. Sie spielen mit dem Feuer. Wir werden nicht zulassen, dass der große, zerstörerische, revolutionäre Brand in diesem kleinen Scheißland anfängt. Und dann die exakte Verbeugung. Comme il faut. Die Situation unten auf dem Schlosshof war absolut deutlich gewesen. Und war. Darum kam man nicht herum. War dies der absolute Herrscher mit der Fackel der Vernunft in der Hand? Oder ein Irrer? Was sollte er mit ihm machen? Nein, er wusste nicht, was er mit Christian machen sollte. Das Problem wurde ständig größer. Am Ende war es ein Problem, das ihn selbst in Frage zu stellen schien. War er der Richtige? Oder hatte auch er die schwarze Fackel in sich? In der Woche, bevor der kleine Negerpage an den Hof gekommen war, hatte Struensee die Verzweiflung gepackt. Vielleicht sollte die Stimme der Vernunft sprechen. Am klügsten wäre es vielleicht, Christian seiner Krankheit zu überlassen, ihn vom Dunkel verschlingen zu lassen. Konnte das Licht aus dem Dunkel der schwarzen Fackel kommen? Die Vernunft sollte doch der Hebel sein, der am Haus der Welt angesetzt wurde. Aber ohne den festen Punkt? Wenn die Vernunft nun keinen Hebelpunkt fand? Aber er liebte ja dieses Kind. Er wollte Christian nicht im Stich lassen, der vielleicht einer der Unnötigen war, einer von denen, für die in dem großen Plan kein Platz war. Aber waren nicht die Unnötigen auch ein Teil des großen Plans? War der Plan nicht um der Unnötigen willen geschaffen worden? Er grübelte viel über seine Unschlüssigkeit nach. Christian war beschädigt, hatte einen Frostschaden in der Seele. Aber zugleich war seine Macht notwendig. Was war es, das er selbst begehrte oder dessen er sich jetzt jedenfalls bediente? Christians Krankheit schuf ein Vakuum im Zentrum der Macht. Dorthin war er zu Besuch gekommen. Es müsste eine Möglichkeit geben, beides zu retten, den Knaben und den Traum von der veränderten Gesellschaft. Das hatte er sich gesagt. Er wusste dabei nicht, ob er in erster Linie Christian verteidigte oder sich selbst. Das Bild der schwarzen Fackel, die dunkel ausstrahlte, verließ ihn nicht. In diesem jungen Monarchen brannte eine schwarze Fackel, das wusste er jetzt, und ihr Schein schien die Vernunft auszulöschen. Warum ging ihm dieses Bild nicht aus dem Kopf? Vielleicht gab es auch in ihm eine schwarze Fackel. Nein, vielleicht doch nicht. Aber was war dann dort? Das Licht, der Präriebrand. Das waren so schöne Wörter. Aber Christian war sowohl Licht als auch Möglichkeit. Und eine schwarze Fackel, die ihr Dunkel über die Welt schleuderte. War so der Mensch? Möglichkeit und schwarze Fackel zugleich? Christian hatte einmal in einem seiner klaren Augenblicke von Menschen aus einem Guss gesprochen. Er war selbst nicht aus einem Guss, hatte er gesagt. Er hatte viele Gesichter. Dann hatte Christian gefragt, gibt es denn Platz für solche wie mich im Reich der Vernunft? Eine so einfache, kindliche Frage. Und plötzlich hatte sie so wehgetan in Strohensee. Es sollte auch für Christian Platz sein. Lief darauf nicht alles hinaus? War das nicht der Grund, warum sich der Spalt in der Geschichte vor Strohensee auftun sollte? War nicht auch dies ein Teil des Auftrags? Was war denn der Auftrag? Er konnte sich selbst vor der Nachwelt als der deutsche Arzt sehen, der im Tollhaus auf Besuch war, dem eine Mission gegeben war? Besuch war ein besseres Wort, besser als Berufung und Auftrag. Ja, er hatte angefangen, so zu denken. Es war in ihm gewachsen, ein Besuch. Ein Auftrag, der ausgeführt, eine Aufgabe, die gestellt wurde, ein Spalt, der sich auftat in der Geschichte. Und dann würde er eindringen und danach verschwinden, mit Christian an der Hand. Vielleicht war gerade dies das Wichtige, Christian nicht zurückzulassen, der viele Gesichter hatte und nicht aus einem Guss war und in dessen Innerem eine schwarze Fackel jetzt immer heftiger brannte und ihr Dunkel über alles warf. Wir beide, hatte Strohensee zuweilen gedacht. Ein großartiges Paar. Er mit seiner schwarzen Fackel, die ihr Dunkel wirft, und ich mit meinem klaren Blick und meiner furchtbaren Angst, die ich so geschickt verberge. Und diese beiden werden dann einen Hebel am Haus der Welt ansetzen. Er wusste, dass er das Geschenk nicht hätte zulassen dürfen. Der kleine Negerknabe war ein Spielzeug. Spielzeuge waren nicht das, was der König brauchte. Sie lenkten ihn in die falsche Richtung, wie ein schlecht gezielter Stoß gegen eine Billardkugel. Der Grund dafür, dass er, wie er später dachte, nachgab, war ein Ereignis, das in der ersten Juniwoche 1770 eintraf. Christian hatte begonnen, ihm wie ein Hund zu folgen, plappernd, ergeben oder nur still appellierend. Etwas musste getan werden, um den König aus seiner Lethargie zu reißen. Strohensee hatte deshalb beschlossen, dass eine Reise gemacht werden sollte, eine kürzere, nicht an die europäischen Höfe, sondern in die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sollte den König aus seiner Melancholie herausholen. Die Reise sollte aufs dänische Land führen und dem König ein Bild der Lage der leibeigenen dänischen Bauern vermitteln, aber ein wirkliches und realistisches, ohne Frondienst, ohne dass die Leibeigenen sich dessen bewusst wurden, dass der König sich in ihrer Nähe befand und ihr Leben in Augenschein nahm. Die Reise musste deshalb inkognito unternommen werden. Am Tag vor der Reise, die vom König ohne Einwände akzeptiert worden war, weil er weder über den eigentlichen Zweck informiert war, noch daran interessiert gewesen wäre, war der Plan jedoch ruchbar geworden. Es war zu einer heftigen Auseinandersetzung mit Rantzau gekommen, der zu diesem Zeitpunkt seine Stellung am Hof zurückerobert zu haben schien, wieder in der Gunst des Königs stand und als einer von Struensees engsten Freunden angesehen wurde. Struensee befand sich an diesem Morgen beim Stall, um einen frühen Ausritt zu machen. Es war kurz nach Sonnenaufgang. Er hatte sein Pferd gesattelt, war durch das Stalltor hinausgeritten, dort aber von Rantzau abgefangen worden, der das Zaumzeug des Pferdes gepackt hatte. Struensee hatte daraufhin mit einem Anflug von Verärgerung gefragt, was er wolle. »Soviel ich verstanden habe«, hatte Rantzau mit schlecht kontrolliertem Zorn gesagt, »bist du es, der viel will. Aber was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Der König soll unter Bauern herumgeschleppt werden? Nicht die Entscheidungsträger und andere aufsuchen, die wir für unsere Reformen brauchen, sondern Bauern, um was zu sehen? Die Wirklichkeit. Du hast sein Vertrauen, aber du bist im Begriff, einen Fehler zu machen.« Struensee war einen Moment nahe daran gewesen, die Beherrschung zu verlieren, hatte sich aber beherrscht. Er hatte erklärt, die Lethargie und die Schwermut des Königs müssten geheilt werden. Der König halte sich schon so lange in diesem Tollhaus auf, dass er den Verstand verloren habe. Der König wisse nichts von Dänemark. »Was sagt die Königin?« hatte Rantzau gefragt. »Ich habe sie nicht gefragt«, hatte Struensee geantwortet. »Lass das Pferd los.« »Du machst einen Fehler«, hatte Rantzau da mit so lauter Stimme gerufen, dass alle, die sich in der Nähe befanden, es hören konnten. »Du bist naiv. Du hast bald alles in der Hand, aber du verstehst das Spiel nicht. Lass den Irren. Du kannst nicht.« »Lass los«, hatte Struensee gesagt. »Und ich dulde nicht, dass du ihn einen Irren nennst.« Aber Rantzau hatte nicht losgelassen, nur mit lauter Stimme weitergeredet. Da hatte Struensee dem Pferd die Sporen gegeben. Rantzau war rückwärts gestolpert, gefallen, und Struensee war ausgeritten, ohne sich umzusehen. Am folgenden Morgen hatten der König und Struensee ihre Informationsreise zu den dänischen Bauern angetreten. Die ersten 2 Tage waren sehr glücklich verlaufen. Am 3. Tag war die Katastrophe eingetreten. Es war spät am Nachmittag gewesen, auf der Höhe von Hillerød. Vom Wagen aus hatten sie aus der Entfernung eine Gruppe von Bauern sehen können, die sich versammelt hatten, um etwas, wie zu einem unschuldigen Treffen. Dann war der Wagen näher herangekommen und die Situation war klar geworden. Eine Menschenmenge war um einen Gegenstand geschart. Als der Wagen sich näherte, entstand Unruhe. Die Schar zerstreute sich. Jemand lief hinauf zum Hauptgebäude des in der Nähe liegenden Guts. Der Wagen hatte angehalten. Aus dem Wageninneren betrachteten der König und Struensee einen Menschen, der auf einem Holzgestell saß. Der König befahl, dass der Wagen dichter heranfahren sollte, und man konnte die Gestalt jetzt deutlicher erkennen. Auf einem hölzernen Pferd, das aus 2 Böcken und einem grob zugehauenen Balken dazwischen angefertigt war, saß ein Bauernbursche, nackt, mit nach hinten gebundenen Händen und unter dem Balken zusammengezurrten Füßen. Er mochte 16, 17 Jahre alt sein. Sein Rücken war blutig, er schien gepeitscht worden zu sein, und das Blut war geronnen. Er zitterte am ganzen Körper und schien nahe daran, das Bewusstsein zu verlieren. »Ich nehme an«, hatte Struensee gesagt, »dass er versucht hat zu fliehen. Dann werden sie aufs Holzpferd gesetzt. Wer es überlebt, flieht nie mehr. Wer stirbt, entgeht der Leibeigenschaft. So ist es in ihrem Reich.« Majestät. Christian hatte mit aufgerissenem Mund voller Entsetzen den Gefolterten angestarrt. Die kleine Volksversammlung hatte sich unterdessen zurückgezogen. Eine ganze Bauernklasse sitzt dort auf dem Holzpferd, hatte Struensee gesagt. Das ist die Wirklichkeit. Befreien Sie sie. Befreien Sie sie. Als 1733 die Schollengebundenheit eingeführt wurde, war sie eine Methode des Adels gewesen, die Mobilität der Arbeitskraft zu kontrollieren oder richtiger gesagt zu verhindern. War man Bauer und auf einem Gut geboren, durfte man das Gut nicht früher als im Alter von 40 Jahren verlassen. Die Bedingungen, der Lohn, die Arbeits- und Wohnverhältnisse wurden vom Gutsbesitzer bestimmt. Nach Ablauf dieser 40 Jahre durfte man fortziehen. Die Wirklichkeit sah allerdings so aus, dass die meisten Bauern so abgestumpft, hochgradig alkoholisiert, verschuldet und physisch gebrochen waren, dass ein Umzug nur selten vorkam. Das war die dänische Sklaverei. Sie diente als ausgezeichnete ökonomische Grundlage für den Adel. Die Bedingungen im Norden waren schlimmer als im südlichen Jütland. Aber es war Sklaverei. Manchmal liefen die Sklaven davon. Darin hatte Struensee recht. Und sie mussten dafür bestraft werden. Doch Christian schien nicht verstanden zu haben. Es war, als habe die Szene ihn lediglich an etwas anderes erinnert, das er früher erlebt hatte. Er schien Struenses Erklärungen nicht wahrgenommen zu haben, begann wild zu kauen, bewegte die Kiefer wie malend, als wollten die Worte nicht heraus, und er hatte nach nur wenigen Sekunden einen unzusammenhängenden, schreienden Wortschwall ausgestoßen, der schließlich in ein Murmeln mündete. »Aber dieser Bauernbursche ist vielleicht verwechselt worden, wie ich. Warum straft man mich? Auf diese Weise, Struensee, was habe ich getan? Ist es eine gerechte Strafe, Struensee? Werde ich jetzt bestraft?« Christian wurde immer lauter. »Er ist fortgelaufen, die Strafe ist das Holzpferd«, hatte Struensee zu erklären versucht. Aber der König war nur in seinen immer undeutlicheren und sinnloseren Ausbrüchen fortgefahren. »Sie müssen sich beruhigen«, hatte Struensee eindringlich gesagt. »Ruhig, ruhig!« Aber nein, die Dämmerung war gekommen. Der Rücken des Festgebundenen war schwarz von geronnenem Blut. Er schien lange auf dem Holzpferd gesessen zu haben. Struensee, der schließlich die Versuche, den König zu beruhigen, aufgeben musste, sah, wie der Gefolterte sehr langsam vornüberfiel, über den Holzbalken glitt und mit dem Kopf schräg nach unten hing. Christian schrie und schrie, wild und wortlos. Der Bursche auf dem Holzpferd war stumm. Alles war jetzt außer Kontrolle geraten. Es war unmöglich, den König zu beruhigen. Menschen kamen vom Hauptgebäude gelaufen. Der König schrie und schrie, gellend und schneidend, und ließ sich nicht beruhigen. Der Bursche auf dem Holzpferd hing stumm da, das Gesicht nur einen Fußbreit über dem Boden. Struensee hatte dem Kutscher zugerufen, den Wagen zu wenden. Der König sei unpässlich, man müsse nach Kopenhagen zurückkehren. Doch als der Wagen in großer Hast gewendet worden war, dachte Struensee an den am Holzpferd hängenden Knaben. Sie konnten ihn ja nicht zurücklassen. Er würde sterben. Er sprang aus dem Wagen, um, wenn möglich, eine Begnadigung zu erwirken. Doch der Wagen setzte sich sofort in Bewegung. Christians verzweifelte Rufe wurden immer lauter. Der Knabe hing still. Die herbeilaufenden Menschen wirkten feindselig. Struensee bekam Angst. Er konnte sie nicht kontrollieren, er war mitten in der dänischen Wildnis. Vernunft, Regeln, Titel oder Macht galten nichts in dieser Wildnis. Hier waren die Menschen Tiere. Sie würden ihn zerreißen. Er fühlte, wie ein maßloser Schrecken von ihm Besitz ergriff. Deshalb gab Struensee den Gedanken auf, den Burschen auf dem Holzpferd zu retten. Die Pferde und der Wagen, in dessen Fenster der noch immer schreiende König hing, entfernten sich in der Dämmerung. Es hatte geregnet. Der Weg war schlammig. Struensee lief, rief dem Kutscher zu warten, glitt im Schlamm aus, lief hinter dem Wagen her. Das war das Ende der Reise zu den dänischen Sklaven. Der König spielte immer öfter mit dem Negerpagen Moranti. Niemand wunderte sich. Der König wurde ruhig, wenn er spielte. Anfang August wurde Moranti plötzlich von einem Fieber befallen, lag 3 Wochen im Bett und erholte sich nur langsam. Der König war während dieser Zeit äußerst unruhig und hatte Rückfälle in seine Melancholie. An den 2 Tagen, an denen Morantis Krankheit lebensbedrohlich schien, war die Stimmung des Königs instabil. Der Obersekretär Luxdorf, der vom Fenster des Kanzleigebäudes aus Augenzeuge der Vorgänge wurde, schreibt kurz gefasst in sein Tagebuch, dass zwischen 11 und 12 Uhr Porzellanpuppen, Bücher, Bücherregale, Noten und so weiter vom Söller des Schlosses herabgeworfen wurden. Über 400 Menschen sammelten sich unter dem Söller. Jeder lief mit einem Stück davon. Nach Morantis Genesung wurde der König ruhiger. Aber die Szene wiederholte sich ein weiteres Mal, mit einem nicht unbedeutenden Unterschied. Christian war nicht mehr allein auf dem Balkon. Ein Diplomat rapportierte den Vorfall in diskreten Formulierungen. Der König, der jung und immer zu Scherzen aufgelegt ist, verfiel am Freitagmorgen darauf, begleitet von seinem kleinen Neger, auf seinen Balkon hinauszugehen und vergnügte sich damit, alles hinabzuwerfen, dessen er habhaft wurde. Eine Flasche traf den russischen Legationssekretär am Bein und verletzte ihn schwer. Kein Hinweis darauf, ob auch Moranti sich am Hinauswerfen beteiligte. Die Ausbrüche werden als vollkommen unerklärlich bezeichnet. Sie bewegten sich in Kreisen umeinander, in immer engeren Kreisen. Sie bewegten sich zueinander hin. Königin Caroline Mathilde und der Leibarzt Struensee hatten immer intensiveren Umgang miteinander. Sie gingen häufig durch Wald. Im Wald konnten sie sich unterhalten. Im Wald konnte das begleitende Gefolge plötzlich zurückbleiben. Es bereitete der Königin Vergnügen, mit Struensee durch den Wald zu gehen. Es war ein Buchenwald. Struensee sprach von der Notwendigkeit, die Glieder des kleinen Kronprinzen durch körperliche Übungen zu stärken. Dieser war jetzt 2 Jahre alt. Die Königin redete über Pferde. Struensee betonte die Notwendigkeit, dass der Kleine lernen müsse zu spielen wie gewöhnliche Kinder. Sie erzählte vom Meer und den Schwänen auf einer Wasserfläche, die wie Quecksilber war. Er war der Meinung, der Kleine müsse früh alle Details der Staatskunst lernen. Und die Königin fragte aufs Neue, ob Bäume denken könnten. Er antwortete, nur in Situationen äußerster Gefahr. Sie entgegnete, nur wenn der Baum ganz und gar glücklich sei, könne der Baum denken. Wenn man durch den Wald ging, wo es dichtes Gebüsch gab, konnte das Gefolge oft nicht ganz mithalten. Sie liebte es, durch Wald zu gehen. Sie glaubte, dass Buchen lieben konnten. Dass Bäume träumen konnten, fand sie selbstverständlich. Man brauchte nur in der Dämmerung einen Wald zu betrachten. Dann wusste man es. Sie fragte, ob ein Baum auch Angst haben könne. Plötzlich konnte sie fast alles zu ihm sagen. Nein, nicht alles. Sie konnte ihn fragen, warum alle empört waren, wenn sie in Männerkleidern ritt. Darauf konnte er antworten. Aber sie konnte ihn nicht fragen, warum sie dazu auserwählt worden war, diese königliche Kuh zu werden, die gedeckt werden musste. Sie konnte nicht sagen, warum soll ich Regenten kalben? Warum bin ich die Erste und Höchste, wenn ich nur ein Zuchttier bin, das Niederste und Geringste? Sie ging schnell, sie ging häufig vor ihm. Sie achtete darauf, dass sie vor ihm ging. Es war leichter, gewisse Fragen zu stellen, wenn er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Sie wandte sich nicht um und fragte mit dem Rücken zu ihm, »Wie können Sie solche Geduld aufbringen mit diesem geisteskranken Irren? Das verstehe ich nicht. Dem König?« »Er ist krank.« »Nein, nein«, hatte er gesagt, »ich will nicht, dass Sie so von Ihrem Gemahl reden. Sie lieben ihn doch.« Da war sie plötzlich stehen geblieben. Der Wald war dicht. Er sah, wie ihr Rücken zu zittern begann. Sie weinte lautlos. Weit hinter sich hörte er die Geräusche der Hofdamen, die Stimmen derer, die sich vorsichtig einen Weg durch das Dickicht bahnten. Er trat zu ihr. Sie schluchzte verzweifelt und lehnte sich an seine Schulter. Einige Augenblicke standen sie vollkommen reglos. Die Geräusche immer näher. »Majestät«, sagte er mit leiser Stimme, »Sie müssen vorsichtig sein, damit nicht...« Sie sah zu ihm auf, wirkte plötzlich ruhig. »Warum?« »Man könnte missverstehen. Die Geräusche jetzt sehr nah.« Sie stand immer noch sehr dicht bei ihm, an seine Schulter gelehnt, und sie blickte auf und sagte, fast vollkommen ausdruckslos, »Dann lassen Sie sie. Ich habe keine Angst. Vor nichts. Vor nichts.« Und da sah er schon die ersten spähenden Gesichter zwischen den Zweigen der Büsche und Bäume, bald nah, bald allzu nah. Aber die Königin hatte noch einige Augenblicke vor gar nichts Angst. Auch sie sah die Gesichter durch die Zweige des Waldes, hatte aber keine Angst. Er wusste es. Sie hatte keine Angst. Und das erfüllte ihn mit einer plötzlichen Furcht. »Sie fürchten nichts«, sagte er leise. Dann gingen sie weiter durch den Wald. Die früher regelmäßigen Spielabende der drei Königinnen hatten aufgehört. Die Königin Witwe hatte keine Erklärung dafür bekommen. Caroline Mathilde wollte nicht mehr, ohne zu erklären, warum. Die Tarockabende hatten einfach aufgehört. Die Königin Witwe wusste jedoch, was der Grund dafür war. Sie befand sich nicht mehr im Zentrum. Um dennoch eine Erklärung zu bekommen, oder um die Situation ein für allemal klarzustellen, hatte die Königin Witwe Caroline Mathilde in ihrem Gemach aufgesucht. Die Königin Witwe hatte sich nicht setzen wollen. Sie hatte mitten im Zimmer gestanden. »Sie haben«, hatte die Königin Witwe mit Eiseskälte in der Stimme gesagt, »sich verändert, seit Sie nach Dänemark gekommen sind. Sie sind nicht mehr so charmant. Sie sind ganz und gar nicht mehr so reizend wie früher. Das ist nicht nur meine Meinung. Das ist die Meinung aller. Sie halten sich zurück. Sie wissen sich nicht zu benehmen.« Caroline Mathilde hatte keine Miene verzogen, nur geantwortet, »Das ist richtig. Ich bitte Sie eindringlich, nicht in Männerkleidung zu reiten. Noch nie hat eine Frau von königlicher Abstammung Männerkleider benutzt. Es ist anstößig.« »Nicht für mich?« »Und dieser Dr. Struensee für ihn auch nicht?« »Ich bitte Sie.« »Ich tue, was ich will«, hatte Caroline Mathilde da geantwortet. »Ich kleide mich, wie ich will. Ich reite, wie ich will. Ich spreche, mit wem ich will. Ich bin die Königin. Also schaffe ich die Regeln. So wie ich mich benehme, ist es Sitte. Beneiden Sie mich nicht?« Die Königin Witwe hatte nichts erwidert, sie nur stumm und starr vor Wut angesehen. »Ja, ist es denn nicht so?« hatte Caroline Mathilde hinzugefügt. »Sie beneiden mich. Nehmen Sie sich in Acht«, hatte die Königin Witwe gesagt. »Das«, hatte die Königin da mit einem Lächeln gesagt, »werde ich sicher tun. Aber nur, wenn ich selbst will. Sie sind unverschämt.« Bald, hatte Caroline Mathilde gesagt, reite ich ohne Sattel. Man sagt, das sei so interessant. Beneiden Sie mich nicht, mich, die weiß, wie die Welt aussieht. Ich glaube, Sie beneiden mich. Nehmen Sie sich in Acht. Sie sind ein Kind. Sie wissen nichts. Aber manche werden 100 Jahre und haben trotzdem nichts gesehen, wissen nichts, und es gibt eine Welt außerhalb des Hofs.« Da war die Königin Witwe gegangen, rasend vor Zorn. Die Königin war sitzen geblieben. Sie hatte gedacht, also hatte er recht. Manche werden 100 Jahre, haben aber nichts gesehen. Es gibt eine Welt außerhalb des Hofs. Und wenn ich dies sage, platzt die Haut, Schrecken und Wut entstehen, und ich bin frei. Am 26. September unternahm das Königspaar, begleitet von Struensee und einem kleineren Gefolge, eine kürzere Erholungsreise nach Holstein. Man wollte Ascheberg besuchen, und Struensee wollte der Königin die berühmte Hütte Rousseaus zeigen. Es war ein so schöner Herbst. Ein paar kalte Tage hatten die Blätter gelb und schwach karmesinrot gefärbt. Als sie am Nachmittag auf Ascheberg zugefahren waren, hatte der Berg in allen Farben des Herbstes geleuchtet. Und die Luft war sanft und wunderbar. Es war der Spätsommer 1770. Schon am nächsten Tag hatten sie ihre Spaziergänge aufgenommen. In diesem Sommer hatte er angefangen, ihr vorzulesen. Sie hatte verlangt, er solle für die Reise ein Buch auswählen, das ihn besonders angesprochen hatte. Er solle ein Buch wählen, das sie zerstreute, das ihr Interesse wachrief, indem es ihr neues Wissen schenkte, das ihr etwas über Struensee selbst sagte und das zu dem Ort passte, den sie besuchten. Eine leichte Wahl, hatte er gesagt, aber weiter nichts erzählt. Er wolle sie überraschen, hatte er gesagt, wenn sie endlich an Ort und Stelle in Rousseaus Hütte säßen. Dann würde sie verstehen. Sie waren am zweiten Tag allein zur Hütte hinaufgewandert. Diese war sorgfältig und pietätvoll bewahrt und eingerichtet, mit zwei kleinen Zimmern, einem, wo der Philosoph arbeiten und einem, wo er schlafen sollte. Man hatte vergessen, eine Küche einzurichten. Man hatte vorgehabt, die primitiven Verhältnisse dadurch abzumildern, dass Diener des Guts Ascheberg Essen herauftrugen. Sie hatte mit großem Interesse die Gedichtzitate an den Wänden und an der Decke gelesen. Und Struensee hatte von Rousseau erzählt. Sie spürte, dass sie vollkommen glücklich war. Dann hatte er das Buch hervorgeholt. Sie hatten sich auf das sehr schöne Barocksofa gesetzt, das im Arbeitszimmer stand und das der ältere Ranzau 1755 in Paris gekauft und in Erwartung des Besuchs von Rousseau in die Hütte hatte stellen lassen. Das Buch, aus dem er ihr vorlesen wollte, waren Ludwig Holbergs moralische Gedanken. Warum hatte er gerade dies ausgewählt? Zuerst hatte sie dieses Buch und seine Wahl als allzu düster empfunden. Er bat sie jedoch einen Moment lang, den vielleicht nicht sehr aufregenden Titel zu vergessen und ihn die Überschriften der Epigramme lesen zu lassen, die, so deutete er an, ein Bild von etwas völlig anderem ergaben. Etwas Verbotenem? Hatte sie gefragt. In höchstem Grad, hatte er geantwortet. Die Überschriften weckten tatsächlich ihr Interesse. Vergeude keine Zeit mit leerer Aktivität. Nur die Verrückten sind glücklich. Ich will nicht heiraten. Gib einen Standpunkt auf, wenn er widerlegt ist. Nicht alle Verbrechen und Sünden sind gleich groß. Nur die Unkundigen glauben, alles zu wissen. Du bist glücklich, wenn du dir einbildest, glücklich zu sein. Manche sündigen und beten abwechselnd. Zeit und Ort bestimmen, was sittlich ist. Tugend und Laster verändern sich mit der Zeit. Schafft den Reim in der Dichtkunst ab. Der Dichter lebt in Ehre und Armut. Reformen laufen leicht aus dem Ruder. Überlege genau die Konsequenzen einer Reform. Lehrer sollen nicht dozieren, wohl aber auf Fragen antworten. Einigkeit betäubt, Konflikt stimuliert. Schlechter Geschmack ist von großem Nutzen. Wir haben vor allem Lust auf das Verbotene. Bei dieser letzten Überschrift hatte sie ihn unterbrochen. Das ist richtig, hatte sie gesagt. Das ist sehr richtig. Und ich möchte wissen, was Ludwig Holberg darüber sagt. Wie Sie wünschen, hatte er gesagt. Er hatte jedoch mit einem anderen Epigramm begonnen. Sie hatte vorgeschlagen, er solle frei unter den Epigrammen wählen, so dass die Lesung mit dem Text über das Verbotene endete. Man würde dann den Zusammenhang und Holbergs Denken verstehen. Er begann mit Nummer 84 unter der Überschrift »Zeit und Ort bestimmen, was sittlich ist«. Er begann den Text an diesem zweiten Nachmittag nach der Ankunft in Rousseaus Hütte zu lesen. In dieser späten Septemberwoche auf Ascheberg, diesem Gut, das er so genau kannte, das in seinem früheren Leben existiert hatte, diesem Leben, das er fast vergessen hatte, an das er aber jetzt wieder anzuknüpfen versuchte. Er versuchte, seine verschiedenen Leben miteinander zu verbinden. Er wusste, es gab einen Zusammenhang, aber noch hatte er ihn nicht in der Hand. Am dritten Nachmittag las er das Epigramm, das mit dem Satz beginnt: »Sittlichkeit nennt man das, was mit der zu einer bestimmten Zeit herrschenden Mode übereinstimmt, und Unsittlichkeit das, was im Gegensatz dazu steht.« Dann las er das Epigramm Nummer 20 in Buch 4, das von dem Satz eingeleitet wird: »Die seltsamste Eigenschaft des Menschen ist die, dass er auf das, was am strengsten verboten ist, die größte Lust bekommt.« Sie fand, dass er eine schöne Stimme hatte. Sie mochte auch Ludwig Holberg. Es war, als verschmölzen Struensees Stimme und die Holbergs zu einer Einheit. Es war eine dunkle, warme Stimme, die zu ihr sprach, von einer Welt, die sie bis dahin nicht gekannt hatte. Die Stimme umschloss sie. Es war, als ruhe sie in einem lauwarmen Wasser, und das schloss den Hof und Dänemark und den König und alles aus, als schwimme sie im warmen Meer des Lebens und sei ohne Furcht. Sie fand, dass er eine schöne Stimme hatte. Das hatte sie ihm auch gesagt. »Sie haben eine schöne Stimme, Dr. Struensee.« Er las weiter. Sie hatte ein Abendkleid getragen. Es war ein leichter Stoff, weil es ein warmer Spätsommer war, ein sehr leichter Stoff, den sie aufgrund des milden Sommerabends gewählt hatte. Sie hatte sich darin freier gefühlt. Das Kleid war ausgeschnitten. Ihre Haut war sehr jung. Und manchmal, wenn er vom Buch aufsah, hatte sein Blick diese Haut gestreift. Dann war er bei ihren Händen verweilt. Und Struensee hatte sich plötzlich eines Gedankens erinnert, wie diese Hand sein Glied umschloss. Eines Gedankens, den er einmal gehabt hatte. Und dann hatte er weitergelesen. »Dr. Struensee«, hatte sie plötzlich gesagt, »Sie müssen meinen Arm berühren, wenn Sie lesen.« »Warum?« hatte er nach einer kurzen Pause gefragt. »Weil die Worte sonst trocken werden. Sie müssen an die Haut rühren. Dann kann ich verstehen, was die Worte bedeuten.« Da rührte er an ihren Arm. Der Arm war unbedeckt und sehr weich. Er wusste auf einmal, dass er sehr weich war. »Bewegen Sie Ihre Hand«, hatte sie gesagt, »langsam.« »Majestät«, hatte er gesagt, »ich fürchte, bewegen Sie sie«, hatte sie gesagt. Er hatte gelesen, die Hand war sanft über ihren bloßen Arm geglitten. Da hatte sie gesagt, »ich glaube, Holberg sagt, dass das am strengsten Verbotene eine Grenze ist.« »Eine Grenze?« »Eine Grenze. Und da, wo die Grenze ist, entsteht Leben und Tod und deshalb die größte Lust.« Seine Hand hatte sich bewegt, da hatte sie seine Hand in ihre genommen und sie an ihren Hals geführt. »Die größte Lust«, hatte sie geflüstert, »ist an der Grenze. Es ist wahr. Es ist wahr, was Holberg schreibt.« »Wo ist die Grenze?«, hatte er geflüstert. »Suchen Sie sie«, hatte sie gesagt. Und da war das Buch aus seiner Hand gefallen. Sie, nicht er, hatte die Tür verschlossen. Sie war weder furchtsam noch linkisch gewesen, als sie sich ausgezogen hatten. Sie empfand es noch immer so, als befinde sie sich in diesem warmen Wasser des Lebens. Und nichts sei gefährlich und der Tod ganz nahe. Und alles deshalb erregend. Alles erschien sehr weich und langsam und warm. Sie hatten sich nebeneinander gelegt, nackt, in dem Bett im hinteren Teil der Hütte, in dem der französische Philosoph hätte liegen sollen, aber nie gelegen hatte. Jetzt lagen sie dort. Es erfüllte sie mit Erregung. Dies war ein heiliger Ort. Und sie würden über eine Grenze gehen. Es war das Äußerste Verbotene, das Alleräußerste. Der Ort war verboten. Sie war verboten. Es war fast vollkommen. Sie hatten aneinander gerührt. Sie hatte mit ihrer Hand an sein Glied gerührt. Sie hatte es gemocht. Es war hart. Aber sie wartete, weil die Nähe zur Grenze so erregend war und sie die Zeit festhalten wollte. Warte, hatte sie gesagt. Noch nicht. Er hatte an ihrer Seite gelegen und sie gestreichelt. Sie atmeten ineinander, ganz ruhig und lustvoll. Und sie verstand auf einmal, dass er war wie sie, dass er atmen konnte wie sie, im gleichen Atemzug, dass er in ihren Lungen war und dass sie dieselbe Luft atmeten. Er hatte in sie kommen wollen, ein kleines Stück. Er war jetzt sehr nah daran gewesen. Sie hatte seinen Hals gestreichelt und geflüstert, nicht ganz, noch nicht. Sie hatte gefühlt, wie sein Glied an sie rührte. Ein kleines Stück in sie hineinglitt, wieder ging, wieder kam. Nicht ganz, hatte sie gesagt. Wart. Er hatte gewartet, fast in ihr, aber wartend. Da, hatte sie geflüstert. Noch nicht. Mein Geliebter, du musst dich an der Grenze ein- und ausbewegen. An der Grenze, hatte er gefragt. Ja, da. Spürst du die Grenze? Beweg dich nicht, hatte er gesagt. Beweg dich nicht. Er hatte verstanden. Sie würden warten, aneinander schnuppern wie Pferde, die sich mit den Mäulern berühren. Alles sollte sehr still geschehen, hatte er verstanden. Und sie wurde von einer Woge von Glück ergriffen, hatte er verstanden. Er sollte warten. Bald würde sie das Zeichen geben, bald. Er hatte verstanden. Die Grenze, flüsterte sie ein übers andere Mal, während die Lust langsam, langsam in ihrem Körper aufstieg. Spürst du? Die größte Lust. Mehr. Da ist die Grenze. Draußen eine einbrechende Dämmerung. Er lag über ihr, fast unbeweglich, glitt beinahe unmerklich ein und aus. Da, flüsterte sie, jetzt, bald, komm jetzt über die Grenze. Komm in mich. Jetzt geh hinüber. Und so war er schließlich, sehr still, ganz in sie hineingeglitten, hatte die verbotenste Grenze passiert. Und es war, wie es sein sollte. Jetzt ist es, dachte sie, wie im Paradies. Als es vorüber war, lag sie da mit geschlossenen Augen und lächelte. Er hatte sich schweigend angezogen und einen Augenblick am Fenster gestanden und hinausgesehen. Es war Dämmerung, und er blickte über den großen Park hinunter ins Tal, auf den See, den Kanal, die Bäume, das Gezähmte und das Wilde. Sie befanden sich auf dem Berg. Und es war geschehen. Wir müssen zu ihnen hinuntergehen, hatte er leise gesagt. Hier war die vollendete Natur. Hier war das Wilde und das Gezähmte. Er dachte plötzlich an das, was sie hinter sich gelassen hatten. Den Hof, Kopenhagen. Wie es war, wenn leichter Wassernebel über dem Öresund hing. Das war die andere Welt. Dort war an diesem Abend die Welt sicher vollkommen schwarz. Die Schwäne lagen in sich selbst eingerollt und schliefen. Er dachte an das, was sie erzählt hatte über das Wasser wie Quecksilber und die Vögel, die eingerollt in ihre Träume schliefen. Und dann plötzlich, wie ein Vogel aufflog, die Flügelspitzen peitschten die Wasseroberfläche, wie er frei kam und im Wassernebel verschwand. Wasserdampf, Wasser